Abschnitt 19 aus Armadale, dritter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 10. Kapitel, Teil 2. Die Tage vergingen, das Werk ward fortgesetzt, doch es kam zu keinem Resultate. Herrin und Dienerin hatten es mit einem Weibe zu tun, das ihnen beiden gewachsen war. Häufiges, plötzliches Erscheinen im Wohnzimmer, wenn der Major sich mit der Erzieherin allein darin befand, hatte nicht die unbedeutendste Unschicklichkeit in Worten, Mienen oder Gebärden zwischen ihnen entdecken können. Durch verstohlenes Lauern und Lauschen an der Schlafkammertür der Gouvernante spürte man aus, dass sie spät in der Nacht Licht brannte und im Schlafe ächzte und mit den Zähnen knirschte. Weiter aber nichts. Sorgfältiges Aufpassen am Tage verhalf zu der Entdeckung, dass sie ihre Briefe regelmäßig selbst auf die Post trug, anstatt dieselben der Hausmagd anzuvertrauen, und wenn ihre Pflichten sie freiließen, dann und wann plötzlich aus dem Garten verschwunden und später allein aus dem Park zurückgekehrt war. Ein einziges Mal nur hatte die Wärterin Gelegenheit gefunden, ihr zu folgen, als sie aus dem Garten trat, war aber im Park augenblicklich von Miss Gould entdeckt und von dieser mit der unerträglichsten Höflichkeit gefragt worden, ob sie Lust habe, sie auf ihrem Spaziergang mit zu begleiten. Unbedeutende Umstände dieser Art, die für eine eifersüchtige Frau hinlänglich verdächtig waren, entdeckte man in Hülle und Fülle. Umstände jedoch, die ihr zu einer Klage über den Major ausgiebigen Grund verliehen hätten, fehlten gänzlich. Ein Tag nach dem anderen verging und Miss Gould beharrte bei ihrem durchaus schicklichen Betragen und ihrem tadellosen Verhalten zum Major und ihrer Schülerin. Da sie sich nach dieser Seite hin zurückgeschlagen sah, so versuchte Mrs. Milroy zunächst eine angreifbare Stelle in der Angabe zu finden, welche die Dame, die Miss Gould empfohlen, über den Charakter der Erzieherin gemacht hatte. Nachdem Mrs. Milroy sich vom Major den umständlichen Bericht verschaffte, den er über diesen Gegenstand von seiner Mutter erhalten, las sie das Schreiben einmal über das andere sorgfältig durch, ohne jedoch in irgendeinem Teil des Briefes jenen schwachen Punkt zu finden, den sie suchte. Alle die in dergleichen Fällen üblichen Fragen waren getan und offen und gewissenhaft beantwortet worden. Die einzige Stelle, die möglicherweise einen Angriff zulässig machte, war, nachdem alle praktischen Fragen beseitigt, eine Stelle am Schlusse des Briefes. »Ich war von Miss Gould's Anmut und feinem Wesen so sehr frappiert«, lautete diese Stelle, »dass ich, so wie sie das Zimmer verlassen, die erste Gelegenheit ergriff, mich zu erkundigen, wie sie dazu gekommen, Erzieherin zu werden.« »Es ist die alte Geschichte«, sagte man mir, »eine traurige Familiengeschichte, in der sie sich edel benahm. Sie ist eine sensible Person und es widerstrebt ihr, mit Fremden hierüber zu sprechen. Ein sehr natürliches Widerstreben, das mein Zartgefühl mir stets zu achten gebot. Natürlich hatte ich dasselbe Zartgefühl. Es gehörte ganz und gar nicht zu meiner Pflicht, mich in den geheimen Kummer des armen Geschöpfes einzudrängen. Ich hatte nichts weiter zu tun als das, was ich jetzt getan habe, um mich zu versichern, dass ich eine fähige und achtbare Person als Erzieherin für meine Enkelin engagierte. Nach sorgfältiger Erwägung dieser Zeilen fand sie Mrs. Milroy, da sie etwas Verdächtiges sehnlich zu finden wünschte, natürlich verdächtig. Sie beschloss, das Geheimnis von Miss Goulds geheimem Kummer zu ergründen, in der Hoffnung, daraus etwas zu entnehmen, was ihrem Zwecke dienen könnte. Zweierlei Wege standen ihr dabei offen. Sie konnte die Erzieherin direkt befragen oder sich um fernere Auskunft an die Dame wenden, welche Miss Gould empfohlen hatte. Die Erfahrung, die sie bei ihrer ersten Unterredung mit Miss Gould von deren Talent mit unbequemen Fragen umzuspringen gemacht hatte, bestimmte sie, den letzteren Weg einzuschlagen. »Ich will mir die Einzelheiten zuerst von jener Dame verschaffen«, dachte Mrs. Milroy, »und dann das Geschöpf selber ausfragen und sehen, ob die beiden Geschichten miteinander übereinstimmen.« Der um Auskunft bittende Brief hielt sich gewissenhaft an die Sache. Mrs. Milroy begann damit, ihrer Korrespondentin mitzuteilen, wie ihr Gesundheitszustand es notwendig mache, ihre Tochter gänzlich dem Einflusse und der Aufsicht der Erzieherin zu überlassen. Aus diesem Grunde sei ihr mehr noch als den meisten Müttern daran gelegen, sich in jeder Hinsicht gründliche Auskunft über eine Person zu verschaffen, der sie ihr einziges Kind so ausschließlich anvertrauen möchte, und in dieser Sorge hoffe sie, dass die Dame ihr eine Frage verzeihen werde, die nach der vortrefflichen Empfehlung, welche sie Miss Gould gegeben, als eine überflüssige erscheinen dürfe. Nach dieser Vorrede kam Mrs. Milroy sofort zur Sache und ersuchte die Dame, sie von den Umständen zu unterrichten, welche Miss Gould genötigt hatten, eine Gouvernantenstelle zu suchen. Der also abgefasste Brief ward noch am nämlichen Tage abgesandt. An dem Morgen, an dem die Antwort fällig war, erschien noch keine. Auch der nächste Morgen brachte keine Antwort. Als der dritte Morgen kam, hatte Mrs. Milroy alle Geduld verloren. Sie hatte ihre Pflegerin vor sich beschieden, wie bereits erzählt, und ihr befohlen, die Briefe der Morgenpost mit eigener Hand den Postboten abzunehmen. So standen gegenwärtig die Dinge, und aus diesen häuslichen Verhältnissen erwuchs eine neue Reihe von Ereignissen zu Thorpe Ambrose. Eben hatte Mrs. Milroy nach ihrer Uhr gesehen und nochmals die Hand nach dem Glockenzuge ausgestreckt, als die Tür sich öffnete und die Wärterin ins Zimmer trat. »Ist der Briefträger da gewesen?« fragte Mrs. Milroy. Ohne zu antworten, legte die Pflegerin einen Brief auf das Bett und wartete mit unverhohlener Neugier die Wirkung ab, welche derselbe auf ihre Herrin hervorbringen würde. Mrs. Milroy riss das Kuvert ab, so wie sie ihn in die Hand nahm. Ein gedrucktes Papier kam zutage, das sie schnell beiseite warf. Es enthielt einen Brief, den sie betrachtete, in ihrer eigenen Handschrift. Sie ergriff jetzt das gedruckte Papier. Es war die übliche postamtliche gedruckte Mitteilung, dass ihr Brief im Hause der Person präsentiert worden, an die derselbe adressiert, dass aber diese dort nicht zu finden gewesen sei. »Etwas nicht in Ordnung?« fragte die Wärterin, eine Veränderung im Gesicht ihrer Herrin wahrnehmend. Die Frage blieb unbeachtet. Mrs. Milroys Schreibpult stand auf dem Tische an ihrem Bette. Sie suchte daraus den Brief hervor, den die Mutter des Majors an ihren Sohn geschrieben, und wandte sich zu der Seite, welche den Namen und die Adresse der Dame angab, die Miss Gould empfohlen hatte. »Mrs. Mandeville, 18 Kingsdale Crescent, Bayswater«, las sie mit begierigem Blicke für sich und sah dann auf das Kuvert ihres eigenen zurückgesandten Briefes. Sie hatte kein Versehen gemacht. Beide Adressen waren genau dieselben. »Etwas nicht in Ordnung?« wiederholte die Wärterin einen Schritt näher ans Bett tretend. »Gott sei's gedankt, ja«, rief Mrs. Milroy mit einem plötzlichen Ausbruche des Frohlockens. Sie warf der Wärterin das postamtliche Zirkulär zu und schlug im Entzücken ihres erwarteten Triumphes mit ihren beiden dürren Händen auf die Bettdecke. »Miss Gould ist eine Betrügerin! Miss Gould ist eine Betrügerin! Und wenn es mein Tod ist, Rachel, so will ich mich ans Fenster tragen lassen, um sie von der Polizei abgeführt zu sehen.« »Sie hinter ihrem Rücken eine Betrügerin nennen, ist eins, aber zu beweisen, dass sie dies ist, ist ein anderes«, bemerkte die Wärterin. Während sie sprach, hatte sie in ihre Schürzentasche gegriffen und mit einem bedeutungsvollen Blick auf ihren Herrn einen zweiten Brief herausgenommen. »Für mich?« fragte Mrs. Milroy. »Nein«, sagte die Wärterin, »für Miss Gould.« Die beiden Frauen sahen einander an und verstanden sich, ohne ein Wort zu sprechen. »Wo ist sie?« fragte Mrs. Milroy. Die Wärterin deutete nach dem Parke zu. »Wieder ausgegangen, macht wieder einen einsamen Spaziergang vor dem Frühstück.« Mrs. Milroy winkte der Wärterin, sich zu ihr herabzubeugen. »Könnt ihr ihn öffnen, Rachel?« flüsterte sie. Rachel nickte. »Könnt ihr ihn wieder schließen, sodass niemand etwas davon sieht?« »Können Sie sich ohne den Schal behelfen, der zu Ihrem perlgrauen Kleide passt?« fragte Rachel. »Nehmt ihn«, sagte Mrs. Milroy ungeduldig. Schweigend machte die Wärterin den Kleiderschrank auf, schweigend nahm sie den Schal heraus und schweigend verließ sie das Zimmer. In weniger als 5 Minuten kehrte sie mit dem geöffneten Briefe an Miss Gould zurück. »Ich danke Ihnen für den Schal, Madam«, sagte Rachel, indem sie den Brief gelassen auf die Bettdecke legte. Mrs. Milroy betrachtete das Kuvert. Dasselbe war in der gewohnten Weise vermittels Klebegummis geschlossen und durch Anwendung von heißem Wasserdampfe geöffnet worden. Als Mrs. Milroy den Brief herausnahm, zitterten ihre Hände heftig und die weiße Emaille zerbröckelte auf ihrer runzeligen Stirn. »Meine Tropfen«, sagte sie, »ich bin fürchterlich aufgeregt, Rachel, meine Tropfen.« Rachel reichte ihr die Tropfen und ging dann ans Fenster, um den Park zu überschauen. »Übereilen Sie sich nicht«, sagte sie, »sie ist noch nirgends zu sehen.« Mrs. Milroy zögerte noch immer und hielt das wichtige Blatt Papier in der Hand. Sie hätte Miss Gwilt das Leben nehmen können, aber sie zögerte, Miss Gwilts Brief zu lesen. »Fühlen Sie sich etwa durch Gewissensskrupel beunruhigt?«, fragte die Wärterin in spöttischem Tone. »Erachten Sie es als eine Pflicht, die Sie Ihrer Tochter schulden.« »Elendes Geschöpf«, sagte Mrs. Milroy. Mit dieser Kundgebung ihrer Meinung öffnete sie den Brief. Dieser war sichtlich in großer Eile geschrieben, undatiert und nur mit Anfangsbuchstaben unterzeichnet. Er lautete folgendermaßen: »Dianas Straße, meine liebe Lydia, der Fiaker wartet vor der Tür und es bleibt mir nur ein Augenblick, um dir zu sagen, dass ich London auf 3 oder 4 Tage, vielleicht auf 1 Woche in Geschäftsangelegenheiten verlassen muss. Wenn du mir schreibst, werden mir deine Briefe nachgesandt werden. Ich habe den gestrigen empfangen und bin ganz deiner Ansicht hinsichtlich der Wichtigkeit, ihn über den heiklen Punkt deiner persönlichen Geschichte und Familienverhältnisse, solange wie du dies mit Sicherheit zu tun imstande bist, im Dunkeln zu lassen. Je besser du ihn kennenlernst, desto besser wirst du dich für die Art von Geschichte entscheiden können, die du ihm auftischen darfst. Sobald du dieselbe einmal erzählt, wirst du dabei bleiben müssen. Und da du dabei bleiben musst, hüte dich, sie nicht zu kompliziert und zu eilig zu machen. Ich will dir hierüber noch schreiben und meine Ideen mitteilen. Inzwischen riskiere keine zu häufigen Rendezvous mit ihm im Park. Die deine, M.O. »Nun«, fragte die Wärterin, sich zum Bette umwendend, »sind Sie mit dem Briefe fertig?« »Rendezvous mit ihm im Park?«, wiederholte Mrs. Milroy, die Augen auf den Brief heftend. »Ihm, Rachel, wo ist der Major?« »In seinem Zimmer.« »Das glaube ich nicht.« »Wie es Ihnen beliebt, ich muss den Brief und das Kuvert haben.« »Könnt ihr es wieder schließen, ohne dass sie etwas davon sieht?« »Was ich öffnen kann, kann ich auch wieder schließen. Sonst noch etwas?« »Weiter nichts.« Mrs. Milroy war wieder allein und betrachtete ihren Angriffsplan in dem neuen Lichte, das jetzt auf Miss Gwilt geworfen war. Die Auskunft, die sie aus dem Briefe an die Gouvernante genommen, wies deutlich auf den Schluss, dass sich eine Abenteurerin in ihr Haus eingeschlichen, und zwar vermittels einer falschen Empfehlung. Da sie diese Nachricht aber durch eine unehrenhafte Handlung erlangt, die sie unmöglich bekennen durfte, so konnte Mrs. Milroy weder, um den Major zu warnen, noch um Miss Gwilt bloßzustellen, Gebrauch von dieser Kenntnis machen. Die einzige brauchbare Waffe, die Mrs. Milroy in den Händen hielt, war ihr eigener zurückgesandter Brief. Und die Frage, welche sie jetzt zu entscheiden hatte, die, in welcher Weise sie diese, ihre Waffe, am wirksamsten und schleunigsten werde in Anwendung bringen können. Je länger sie die Sache in Erwägung zog, desto voreiliger erschien ihr das Frohlocken, dem sie sich beim ersten Anblicke ihres zurückgesandten Briefes hingegeben. Dass eine Dame, die eine Erzieherin empfohlen, ihre Wohnung gewechselt, ohne eine Spur von sich oder selbst nur eine Adresse zu hinterlassen, nach der ihre Briefe nachgeschickt würden, war an sich verdächtig genug, um dem Major mitgeteilt zu werden. Aber wie verkehrt ihre Meinung von ihrem Gatten in einigen Beziehungen immer sein mochte, Mrs. Milroy war mit seinem Charakter sattsam vertraut, um die Gewissheit zu fühlen, dass er, wenn sie ihn von dem Vorgefallenen unterrichtete, sich offen eine Erklärung von der Erzieherin ausbitten würde. Miss Gwilts gewandte Schlauheit würde ihr in diesem Falle auf der Stelle eine plausible Antwort in den Mund geben, welche die Parteilichkeit des Majors nur zu bereitwillig annehmen dürfen, und die Gouvernante würde ohne Zweifel keine Zeit verlieren, brieflich ihre Vorkehrungen für das pünktliche Eintreffen aller notwendigen Bestätigung ihrer Angabe von Seiten ihrer Mitschuldigen in London zu treffen. Bei einem Mann wie der Major und einem Weibe wie Miss Gwilt bestand der einzig sichere Weg offenbar darin, dass sie für den Augenblick ein strenges Schweigen beobachtete und ohne Vorwissen der Erzieherin solche Nachforschungen anstellte, wie sie zur Entdeckung von unbestreitbaren Beweisen notwendig waren. Wem aber konnte Mrs. Milroy in ihrer eigenen Hilflosigkeit die schwierige und gefährliche Aufgabe dieser Nachforschungen anvertrauen? Die Wärterin konnte, selbst wenn sie sich auf dieselbe verlassen durfte, nicht sogleich entbehrt und nicht fortgeschickt werden, ohne dass dadurch Aufmerksamkeit erregt wurde. Gab es in Thorpe Ambrose oder in London irgendeine andere fähige und zuverlässige Person, die sie dazu verwenden konnte? Mrs. Milroy warf sich in ihrem Bette hin und her und suchte in jedem Winkel ihres Geistes vergebens nach dem erforderlichen Hilfsmittel. »Oh, wenn ich doch nur eines Menschen habhaft werden könnte, dem ich trauen dürfte«, dachte sie verzweifelnd. »Wenn ich nur wüsste, wo ich Hilfe suchen könnte.« In demselben Augenblicke, da dieser Gedanke in ihrem Geiste auftauchte, hörte sie die Stimme ihrer Tochter vor ihrer Tür. »Darf ich hereinkommen?« fragte Neely. »Was willst du?« entgegnete Mrs. Milroy ungeduldig. »Ich bringe dir dein Frühstück, Mama.« »Mein Frühstück?« wiederholte Mrs. Milroy erstaunt. »Warum bringt Rachel es nicht, wie gewöhnlich?« Sie überlegte einen Augenblick und rief dann in scharfem Tone, »Komm herein!« Ende von Abschnitt 19. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 26. Oktober 2023.